lass deine Augen marschieren, du kannst die Wirklichkeit spüren. Und du hast Angst, etwas zu riskieren, und darfst du niemals dein Ziel aus den Augen verlieren. Du weißt, wie stark du brichst, du brauchst keine Muskeln, benutze deinen Verstand, du hast es in der Hand. Du weißt, wie man sich schafft, niemals auf meinem Freund. Erinnere dich, wer du mal warst, wer du jetzt bist und wo du herkommst. Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Es ist an der Zeit, dass du ein bisschen in deine Vergangenheit wühlst und ein paar Sachen recycelst. Trau dich mal, etwas zu riskieren. Zeig der Welt, wer du bist. Geh niemals auf der Welt. Du weißt, du kannst es schaffen. Geh niemals auf der Welt. Du weißt, du kannst es schaffen. Zeig der Welt, wer du bist. Lass das Leben der Köder sein, damit du dein Ziel erreichst. Du brauchst keine Muskeln, du brauchst deinen Verstand und den Willen dazu, damit du was erreichst. Mach niemals den Fehler, dass du dich mit anderen vergleichst. Zeig der Welt, wer du bist. Zeig der Welt, wer du bist. Du weißt, du kannst es schaffen. Du weißt, du kannst es schaffen. Zeig der Welt, wer du bist. Zeig der Welt, wer du bist. Zeig der Welt, wer du bist. Du weißt, du kannst es schaffen. Du weißt, du kannst es schaffen. Zeig der Welt, wer du bist, auf mein Freund. Zeig der Welt, wer du bist. Geht niemals. Zeig der Welt, wer du bist. Du weißt, du kannst es schaffen. Geht niemals. Du weißt, du kannst es schaffen. Zeig der Welt, wer du bist.